Schlagen wir unsere Bibeln auf, und zwar Psalm 107. Ich möchte vorerst vorlesen Vers 1 und dann Vers 2. Let's open our Bibles to Psalm 107. And, Vers 1 und dann lese ich von Vers 4 bis Vers 9. Okay, Vers 1 und dann Vers 4 till Vers 9. Psalm 107. Preist den Herrn, denn er ist gut. Give thanks to the Lord, for he is good. Und seine Gnade hört niemals auf. His love endures forever. Viele irrten in der trostlosen Wüste umher. Vers 4? Yeah, some wandered in desert wastelands. Und konnten den Weg zu einer bewohnten Stadt nicht finden. Finding no way to a city where they could settle. Vor Hunger und Durst waren sie am Ende ihrer Kraft. They were hungry and thirsty. Und verloren allen Mut. And their lives ebbed away. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn. Then they cried out to the Lord in their trouble. Und er rettete sie aus ihrer Not. And he delivered them from their distress. Er half ihnen, den richtigen Weg zu finden. He led them by a straight way. Und führte sie zu einer Stadt, in der sie wohnen konnten. To a city where they could settle. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade. Let them give thanks to the Lord. Und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. For his unfailing love and his wondrous deeds for men. Denn fast werden sie verhungert und verdurstet. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Doch er gab ihnen genug zu essen und zu trinken. So, wenn man auf diese Welt kommt, auf diese Erde kommt, if you are born into this world, dann beginnt dein Lebensweg mit Stress. Then your life starts with stress. Solange du im Mutterleib bist, as long as you are in the womb, ist alles warm, everything's cozy, nette Umgebung, it's a nice surrounding. Du wirst vollautomatisch ernährt. You're being supplied full automatically. Aber dann die Geburt. But then birth. Wehen setzen ein. There are the contractions. Du wirst zusammengepresst. You're contracted. Du musst durch einen engen Geburtskanal hindurch. And you have to get through a very small tunnel. Narrow birth canal. Das ist Stress. And that's stress. Dann schaut der Kopf heraus. Then your head looks out. Du siehst die Hebamme. And you see the midwife. Mit großen Händen kommt sie auf dich zu. With big hands she approaches you. Und sie ziehen dich heraus. And she pulls you out of there. Alle warten auf den ersten Schrei. Everybody's waiting for your first cry. Du schreist. And then you cry out. Stress. It's a stress. So fängt das Leben an. And that's how life starts. Das ist normal. That's normal. Wenn du nicht schreist, stimmt was nicht. If you don't cry, something's wrong. Wir kommen auf die Welt und können nichts. So we are born to this world without any abilities. Wir können nicht essen. We can't eat. Manche können nicht einmal saugen. Some can't even suck. Wir können nicht gehen. Wir müssen alles lernen. We can't walk. We have to learn everything. Das ist mit viel Mühsal verbunden. And that's with a lot of trouble that is done. Das Lieblingswort von einem Zweijährigen ist Nein. The favorite word of a two-year-old is no. Kinder müssen lernen zu gehorchen den Eltern. And children have to learn to obey their parents. Wir müssen lernen auf den Herrn zu hören. And we have to learn to obey or to listen to the Lord. Dann werden wir älter. Then we get older. Die Lehrer sind ungerecht. The teachers are unjust. Wir bereiten uns schlecht vor und kriegen einen Fünfer. We're not prepared well and we get a bad grade. Wir haben eine Nachprüfung und fliegen durch. And we have to repeat the test and then we fail again. Wir verlieben uns unglücklich. Or we fall in love unhappily. Wir finden nicht den Job, den wir wollen. We don't find the job we want. Und. And so forth. Wahrscheinlich, wenn man als Baby erahnen würde. Probably if you could imagine this as a baby. Was einem im Leben erwartet, all these things that are coming up in your life, würden sich 90% aller Babys sofort erschießen. 90% of the babies would kill themselves on the spot. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. But thanks be to God that it's not that way. Jesus hilft uns auf unserem Weg. That Jesus helps us in our way. Dass wir die Dinge lernen, die wir lernen müssen. That we learn those things that we need to learn. Und wenn wir hinfallen, hilft er uns wieder auf. And if we fall, he helps us up again. So, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns immer wieder. If we confess our sins, he is just and he forgives us every time. Seine Gnade hört niemals auf, haben wir in Vers 1 gelesen. His grace, it says in verse 1, never ends. Und in einem Gedicht, das ich mir eingeprägt habe, das Ende des Gedichtes heißt es: and in a poem that I memorized, at the end it says: to win is not more than this, to rise each time you fall. Also gewinnen bedeutet nicht mehr als jedes Mal wieder aufzustehen, nachdem du gefallen bist. Aber manchmal verirren wir uns doch in unserem Leben. But sometimes we do lose our way in life. Und dann finden wir uns schnell in Vers 4. And then we find ourselves in verse 4 again. Viele irrten in der trostlosen Wüste umher. Some wandered in the desert wastelands. Manchmal kommen wir von unserem Lebensweg mit Jesus ab. Sometimes we depart from our path with Jesus. Am Anfang merkt man das gar nicht so. In the beginning you don't even notice that it's happening. Wenn du eine Bergtour gehst, bist du am Weg. It's like when you're on a mountain and you just follow the path. Du schaust ein bisschen herum. And you just look around a little bit. Und du schaust etwas auch aus, auch wie ein Weg. And then there's maybe something that also looks like a pathway. Du gehst. And you follow that. Und plötzlich stehst du vor einer Felswand. And suddenly you're in front of a wall. Musst du umdrehen, wenn du noch weißt, wo der Weg ist. Then you have to turn around if you still know where the way is. Hier ist von Leuten die Reden, die sich buchstäblich in der Wüste verirrt haben. In this psalm, it's talks of people who got lost in the desert. Die Wüste ist eine extreme Situation. And the desert is a very extreme surrounding. Am Tag heiß. It's very hot in the daytime. In der Nacht kalt. And very cold at night. Brauchst viel Wasser. You need a lot of water there. Unangenehme Lebensbedingungen. And it's just very uncomfortable to live there. Wir haben hier nicht so viel Wüste. Wir haben Hochgebirge nicht weit weg von hier. We don't have any deserts in Austria, but we have high mountains. Vergleichbar, wenn du in 3000 Meter Höhe bist. But it's maybe similar if you're in 3000 meters. Kannst du schnell in ein Gewitter kommen. Then maybe a thunderstorm comes up. Und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. And you don't know where left or right is. Unangenehme Lebenssituation, verirrt. To be lost. Das erinnert mich an Schafe. That reminds me of sheep. Schafe mag ich. I like sheep. Sie haben schlanke Füße. They have slender legs. Aber ein bisschen einen unförmigen Körper. But their body is a little bit unproportionate. Lange Ohren. They have long ears. Und schauen einfältig aus. And look very unintelligent. Ja. Sie haben auch keine besonderen Waffen, mit denen sie sich verteidigen könnten. And they don't have any weapons to defend themselves. Sie haben kein Geweih wie ein Hirsch. They don't have horns or antlers like a deer. Und auch keinen Stachel, mit dem sie dich stechen. And no sting. Sie sind nicht besonders sportlich und können schnell laufen. They're not very sportive. They can't run very fast. Können sie alles nicht. All these things they can't do. Darum brauchen sie einen Hirten. That's why they need a shepherd. Und das ist interessant. Hier werden oft Schafe freigelassen im Sommer auf der Alm. And that's interesting. In surroundings like these, sheep are let to go by themselves. Und mindestens ein Schaf hat eine Glocke. And at least one of them has a bell around its neck. Und damit bleiben sie im Rudel zusammen. And that's how they stay together in a herd. Wenn es jetzt schneit, if it should snow, und die Lebensbedingungen werden unangenehm, and it gets very rough for them, dann meint das Schaf, die richtige Richtung ist hinauf. Then the sheep thinks the best way is up. Das ist das vollkommen falsche. And that's of course the oben ist immer mehr Schnee. The further you go up, the aber more die snow Schafe there is. Laufen immer weiter rauf. But the sheep always go uphill. Ins Verderben. Into their, da würden sie sterben. And they would die there. Sie brauchen einen Hirten. So they need the shepherd. Der sie wieder zusammenführt. A shepherd who gathers them together. Vor allem wenn sie verirrt sind. Especially when they're lost. Und das ist, Jesus vergleicht uns mit Schafen. Jesus compares us er sagt with sheep. In Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. He says in John 10, 11, that I am the good shepherd. So, wenn wir verirrt sind, so when we are lost, wer rettet uns aus auswegloser Situation? Who helps us out of situations that Jesus. So, nun, die ausweglose Situation. So the situation with no way out. Wo du vor Hunger, wie heißt es hier wörtlich, vor Hunger und Durst, wo du vor Hunger und Durst am Ende deiner Kraft bist, where you're like in verse 7, where you're hungry and thirsty and your life ebbs away, und allen Mut verlierst, and you lose all your courage, Kann sein, dass das in deiner Ehe so ist. Maybe it's like that in your marriage. Oder im Beruf. Or maybe at your job. Oder vielleicht mit dir selbst kämpfst du und bist völlig verwirrt und verirrt. Or sometimes you are in a struggle with yourself and you don't know where to go. Und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. And you don't know what to do anymore. Und die Frage ist, and the big question is, was soll ich tun, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll? What should I do if I don't know what to do anymore? Vielleicht ist deine Lage aus deiner Sicht ausweglos. Maybe your situation has no way out from out of your perspective. Aber das heißt nicht, dass es für Gott ausweglos ist. But that doesn't mean that there's no way out for God. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn. Because it says when they didn't find their way, they cried to the Lord. Und er rettete sie aus ihrer Not. And he delivered them from their distress. Und es ist völlig egal, ob du selbst schuld bist. And it doesn't matter if it's your fault oder nicht. Or not. Warum du in dieser Situation bist. Why you're in this situation. Schrei zum Herrn. Cry to the Lord. Denn in Vers 7, er half ihnen, den richtigen Weg herauszufinden. Because it says in verse 7, he led them by a straight way. Und den Weg muss Gott zeigen. And that way has to be shown by God. Schauen wir uns Mose an. Or let's look at Moses. 2. Mose 2, Vers 11. In Exodus 2, verse 11. Mose, ein Mann, der buchstäblich Mose, in die Wüste geführt wurde. A man who was literally brought into a desert. Er musste fliehen von Ägypten. Because he had to flee from Egypt. Mose war erwachsen geworden. He had become a grown man. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Okay, verse 11. One day after Moses had grown up, he went out where his own people were. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. And he watched him at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Vers 15, Mose flüchtete nach Midian. Verse 15, he flees to Midian. Ja. So Mose war ja als Baby gerettet in dem Korb. So you know the story, Moses was saved as a baby in that basket. Und wurde dann in die reichste Familie Ägyptens aufgenommen, mit dem Pharao. Yeah, was adopted into the richest family in the whole country, into Pharaoh's family. Beste Ausbildung. He had the best education. Bester Kindergarten. Best kindergarten. Bestes Gymnasium. Best high school. Beste Universität. And best university. Bestes MBA. And got an MBA. Er hatte alle Voraussetzungen, einmal selbst vielleicht sogar Pharao zu werden. Maybe he even had the chance of being Pharaoh himself one day. Aber in einem Augenblick hat sich alles verändert. But in one moment everything changed for him. Er schlug diesen Wächter. He killed this Egyptian. Ein kostspieliger Fehler. And that had a high price. Mit einer einzigen Aktion fiel er von der Pyramide. With a single action he fell from his pyramid. Mose war damals 38. He was 38 years old when that happened. Gute Infrastruktur in Ägypten. And there was a good infrastructure in Egypt. Guter Wohlstand. The wealthy people. Aber mit einer einzigen Aktion fiel er, und es hat ihn buchstäblich in die Wüste geführt, er musste fliehen. But with a single action he lost all of that and he had to flee into the desert. Kein Gänsehäufel. No, wo er baden no place konnte. To swim around in the Danube. Kein Musikverein, um sich ein Konzert anzuschauen. No music. Totaler Abstieg. Anymore. It was the total descent. Ja. Kein Job. And he didn't have a job anymore. Mose war 38. He was 38 years old. An der Spitze der Pyramide. And he was all the way at the top of his pyramid. Und mit einem Moment auf den anderen ist er in der Wüste. And from one second to the other, he found himself in the desert. So hat er sich das nicht vorgestellt. And he didn't imagine it to be that way. Aber Mose, der Führer, muss lernen. But Moses, the leader, had to learn something. Selbst von Gott geführt zu werden. He had to learn to be led by God himself. Und nun verbringt er 40 Jahre in der Wüste. And now he spends 40 years in the desert. Wo nach seiner tollen Ausbildung, beruflichen Ausbildung. After his great education and training that he had. 40 Jahre Charakterbildung in der Wüste erfolgt. Now he had a 40 years of character building in the desert. Mose hatte ein falsches Timing. He had a wrong timing. Und er hat was gemacht, was Gott nicht von ihm wollte. And he did something that God didn't want him to do. Was hat sich Mose gedacht in der Wüste? What was he thinking out there in the desert? Ich hätte mir gedacht, mein Leben ist over. I thought my life's over. Was soll noch werden aus meinen Zielen? What should happen with my goals? Gott wird mich nicht mehr verwenden können. God will not be able to use me anymore. Vielleicht denken wir auch manchmal, jetzt, eigentlich ist es vorbei, ich bin zu alt, ich habe zu viel falsch gemacht. Maybe we have these thoughts, we think we're too old or we've made too many wrong decisions. Aber Gott formt deinen Charakter, wie bei Mose in der Wüste. But God is building your character, just like he did with Moses in the desert. Und plötzlich erscheint ihm Gott im Dornbusch. And suddenly God appears to him in a thorn bush. Völlig unerwartet. Totally unexpected. Und seine Charakterschule, diese 40 Jahre super Charakterausbildung, and his character schooling of 40 years, which was great, wo er Ziegen und Schafe interessanterweise hütet. Goats and sheep and took care of them. And that's interesting. Beginnt wieder sein Auftrag, den er eigentlich was seine Aufgabe war, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. His mission starts again. His mission to lead the people of Israel out of Egypt. So die Not, die trostlose Wüste hat einen Sinn. So that his distress and his desert had a purpose. Wir irren. And we might wander. Aber er leitet. But he leads. Und er leitet uns heraus, was immer unsere Situation ist. And he leads us out of things, out of situations, however they may be. Gott kann aus nichts etwas machen. God can make something out of nothing. Und seine Gnade hört niemals auf. And his grace is never ending. In auswegloser Lage. In a situation with no way out, schrien sie zum Herrn, they cried out to the Lord, und er rettete sie aus ihrer Not. And he saved them out of their distress. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, das mich immer, wenn ich daran denke, sehr ermutigt aus der heutigen Zeit. I'd like to name another example that always encourages me, something from the present. Zwei Männer fliegen in einer viersitzigen Cessna. Two men are flying in a little Cessna airplane. Und die Dämmerung bricht heran. And the dawn, sun is setting. Und sie denken sich, ja, wir haben nicht mehr weit bis zum Flughafen. And they're thinking, well, it's not too far to the airport anymore. Und plötzlich fehlt der Funk aus. And suddenly the CB fails. Und die Navigation. And the navigational instruments. Sie haben noch für eine Stunde Flugbenzin. And they still have fuel for 1 hour of flight. Bevor sie losgeflogen sind, haben sie für Führung und Sicherheit gebetet. Before they took off, they prayed for guidance and for safety. Und jetzt fliegen sie und sind ohne Navigation. But now they're flying, they don't have any navigational equipment anymore. Und ohne Funk. And no radio. Es wird schon langsam finster. And it's getting dark slowly. Eine ausweglose Situation. It's a situation where there's no way out. Mittlerweile ist es finster. In the meantime, it has become dark. Und parallel dazu. And parallel to that. Passiert Folgendes. Something else happens. Von einem kleinen Flughafen. From a little airfield. Der von einem einzigen im Tower betrieben wird. That is operated by only one man who is sitting in the tower. Der sperrt zu, weil er jetzt nach Hause fährt. He closes up the airport because he's going home. Und er kommt heim. And he gets home. Und dann ist sein kleiner Bub noch auf. And his little son is still awake. Und er sagt, Papa, schön, dass du da bist. He says, Daddy, it's great you're here. Du hast mir schon so oft versprochen, den Flughafen zu zeigen. Ich möchte jetzt den Flughafen sehen. You've promised me so many times that I can see the airfield. Now I want to see the airfield. Nein, es ist schon zu spät. Du musst schlafen gehen. No, it's too late. You have to go to bed now. Und er wehrt sich. Er geht nicht schlafen. Er will jetzt sofort den Flughafen sehen. But he resists and he says, "No, I want to see the airport now." Und er verspricht, dass er dann nachher sofort ins Bett geht. And he promises, I'll go to bed right after. Also sie fahren wieder hin zum Flughafen. So they go to that airfield. Und er geht hin und er sagt, der Bub. And the boy says, jetzt erklär mir alles ganz genau, wie das geht. Now explain everything in detail how all this works. Und wie das ist, wenn ein Flugzeug landet. And what happens when an airplane lands. Also der geht hinauf in den Tower. So they both go up to the tower. Schaltet die Lichter der Rollbahn ein. And it turns on the runway lighting. Und sagt, jetzt schalten wir die gelben Lichter ein. And says, first we turn on the yellow lights, the rabbit. Und dann die blauen Lichter. And then the blue lights. Und dann die roten Lichter. And then the red lights. Und die machen die ganze Prozedur durch. And they do the whole procedure. Und plötzlich erschrecken sie. And suddenly they are shocked. Weil ein Flugzeug gelandet ist. Because an airplane has just landed. Aus auswegloser Lage hat sie der Herr errettet. From a situation where there was no way out, the Lord had saved them. So wir sehen manchmal nicht um die Kurve herum. Sometimes wir sehen nie um die Kurve herum. We don't see around the bend. Actually, we never see around the bend. Aber Gott sieht es. But God does. Gott hat das Rote Meer geteilt. God parted the Red Sea. In ausweglosen Lage schreien wir zum Herrn. In a situation with no way out, we cry to the Lord. Und er rettet uns aus unserer Not. And he saves us from our distress. Amen. Amen.